als ich dich in meinem Leib trug, war es um uns gar nicht gut bestellt. Und ich sagte oft, der, den ich trage, kommt in eine schlechte Welt. Und ich nahm mir vor zu sorgen, dass er sich da etwa auch nicht irrt. Den ich trage, der muss Sorgen helfen, dass sie endlich besser wird. Und ich sah da Kohlenberge mit nem Zaun drum, sag ich nicht gehärmt, den ich trage. Der wird dafür sorgen, dass ihn diese Kohle wärmt. Und ich sah Brot hinter Fenstern, und es war den Hungrigen verwehrt, den ich trage. Er wird sorgen, dass ihn dieses Brot da nährt. Als ich dich in meinem Leib trug, sprach ich leise oft in mich hinein. Du, den Leibe trage, du musst unaufhaltsam sein.